Abschnitt 2 aus Die Blinde, Band 4, von Wilkie Collins, übersetzt von Emil Lehmann. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Zweites Kapitel, Teil 1. Fortsetzung von Lucillas Tagebuch. Den 1. September. Ich fühle mich heute ruhig genug, um wieder an meinem Tagebuch zu schreiben und mich in Gedanken ein wenig mit alledem zu beschäftigen, was ich gefühlt und gedacht habe, seit Oskar hier ist. Jetzt, wo mir Madame Pratolungo verloren ist, habe ich keinen Freund, mit dem ich meine kleinen Geheimnisse durchsprechen könnte. Meine Tante ist die Güte und Freundlichkeit selbst gegen mich, aber wie kann ich bei einer Frau, die so viel älter ist als ich, die in einer von der meinigen so verschiedenen Welt gelebt hat und deren Ideenkreis von dem meinigen so weit abzuliegen scheint, wenn ich mit ihr von meinen Torheiten und Extravaganzen rede, auf Sympathie rechnen? Mein einziger Vertrauter und Freund ist mein Tagebuch. Ich kann auf diesen Blättern nur mit mir über mich reden. Ich fühle mich bisweilen recht einsam. Ich sah am Strande zwei Mädchen, die einander alle ihre Geheimnisse erzählten, und ich fürchte, ich habe sie beneidet. Nun, mein liebes Tagebuch, wie war mir denn, als Oskar, nachdem ich mich einst gesehnt hatte, endlich kam? Ich muss hier ein schreckliches Bekenntnis ablegen, aber mein Tagebuch liegt verschlossen und ihm darf ich die Wahrheit anvertrauen. Ich hätte weinen mögen, so entsetzlich enttäuscht fühlte ich mich. Nein, enttäuscht ist nicht das rechte Wort. Ich finde keinen Ausdruck. Es gab einen Augenblick, ich wage es kaum niederzuschreiben, es scheint ein so verruchter Gedanke, es gab einen Augenblick, wo ich fast wünschte, wieder blind zu sein. Er umschlang mich mit seinen Armen, er nahm meine Hand in die seinige. Wie würde ich in der Zeit meiner Blindheit dabei empfunden haben, welch ein entzückender Strom würde mich bei seiner Berührung durchzuckt haben? Nichts der Art empfand ich jetzt. So gering war der Eindruck, den er auf mich hervorbrachte, dass ich, wenn es möglich gewesen wäre, hätte glauben können, er sei Oskars Bruder. Später ergriff ich seine Hand und schloss dabei die Augen, um zu versuchen, ob ich mich nicht wieder in den alten Zustand meiner Blindheit versetzen könne. Aber vergebens, die Wirkung war dieselbe. Ich empfand nichts, gar nichts. Sollte es daher rühren, dass er in seinem Benehmen etwas reserviert gegen mich ist? Das ist er nämlich unbestreitbar. Ich empfand es in dem Augenblick, wo er zuerst das Zimmer betrat, und empfinde es noch heute. Nein, das ist es nicht. In der ersten Zeit unserer Bekanntschaft, wo wir erst anfingen, uns zu lieben, war er reserviert gegen mich, aber damals machte mir das nichts aus. Damals war ich noch nicht das unverständige Geschöpf, das ich seitdem geworden bin. Ich kann mir die Sache nur auf eine Weise erklären. Die Wiederherstellung meiner Sehkraft hat ein neues Wesen aus mir gemacht. Ich habe einen neuen Sinn bekommen, ich bin nicht mehr dasselbe Mädchen. Diese große Veränderung muss eine Wirkung auf mich geübt haben, von der ich keine Ahnung hatte, bis Oskar herkam. Sollte ich die Wiedererlangung meiner Sehkraft mit dem Verlust meines Tastsinnes haben erkaufen müssen? Das nächste Mal, wo Grosse herkommt, werde ich ihm diese Frage vorlegen. Außerdem hatte ich noch eine zweite Enttäuschung. Er ist nicht entfernt so schön, wie ich ihn mir in meiner Blindheit vorgestellt hatte. An jenem Tage, wo mir die Binde zuerst von den Augen genommen wurde, konnte ich nur sehr undeutlich sehen. Als ich damals in mein Wohnzimmer stürzte, erriet ich mehr, als dass ich es wusste, dass es Oskar sei. Die grauen Haare meines Vaters und der weibliche Anzug meiner Stiefmutter würden jedem Menschen an meiner Stelle unbedingt dazu verholfen haben, den richtigen Mann sofort, wie ich es tat, zu erkennen. Aber jetzt ist das ganz anders. Ich kann jetzt seine Züge genau sehen, und die Folge davon ist, ich würde es niemand bekennen, dass ich die Wirklichkeit von der Vorstellung, die ich mir in den Tag meiner Blindheit von ihm gemacht hatte, oh so ganz verschieden finde. Das Einzige, worin ich mich nicht enttäuscht finde, ist seine Stimme. Wenn er mich nicht sehen kann, so schließe ich meine Augen und lasse meine Ohren wieder den alten, ach so weit entschwundenen Zauber empfinden. Das also habe ich durch meine Operation und meine Gefangenschaft im dunklen Zimmer erlangt. Was schreibe ich da? Ich sollte mich schämen. Ist es denn nichts, dass mir jetzt die ganze Schönheit von Land und See, die ganze Pracht der Wolken und des Sonnenscheins offenbar geworden ist? Ist es nichts, dass ich meine Nebenmenschen jetzt sehe, dass ich die munteren Gesichter der Kinder, wenn ich mit ihnen rede, mich anlächeln sehen kann? Aber genug von mir, ich werde unglücklich und undankbar, wenn ich an mich selbst denke. Ich will jetzt von Oskar schreiben. Er gefällt meiner Tante. Sie findet ihn hübsch und sagt, sein Benehmen sei das eines Gentleman. Das Letztere ist ein hohes Lob aus dem Munde meiner Tante. Sie verachtet die gegenwärtige Generation der jungen Männer. »In meiner Zeit«, sagte sie neulich, »pflegte ich junge Männer zu sehen. Jetzt sehe ich nur noch junge Bestien, weiter nichts.« Oskar seinerseits scheint bei näherer Bekanntschaft auch Geschmack an meiner Tante gefunden zu haben. Als ich ihn zum ersten Mal vorstellte, fiel es mir auf, dass er die Farbe wechselte und sehr unbehaglich aussah. Er ist bisweilen fast beunruhigend nervös. Ich denke mir, das vornehme Wesen meiner Tante machte ihn verlegen. Anmerkung: Ich kann hier wirklich eine Bemerkung nicht unterdrücken. Das vornehme Wesen ihrer Tante macht mich elend. Es besteht unter uns gesagt in nichts anderem als einer krummen Nase und einer steifen Schnürbrust. Was Nugent Dubourg verlegen machte, als er die alte Dame zum ersten Male sah, war die Furcht vor einer Entdeckung. Er würde von seinem Bruder haben erfahren können, dass Oskar und Fräulein Batchford sich nie gesehen hatten. Der Leser wird, wenn er sich der früheren Vorgänger erinnert, finden, dass sie sich ganz unmöglich gesehen haben konnten. Aber was Nugent nicht mit derselben Sicherheit zum Voraus wissen konnte, war, dass Fräulein Batchford von dem, was in Dymchurch vorgefallen war, nichts erfahren hatte. Er konnte sich daher nicht eher sicher fühlen, bis er erst einmal in eigener Person das Terrain sondiert hatte. Die ihm hier drohende Gefahr war sicherlich ernsthaft genug, um selbst einen Nugent Dubourg unbehaglich zu stimmen. Und Lucilla spricht noch von dem vornehmen Wesen ihrer Tante, das arme, unschuldige Kind. Lassen wir sie weiterreden. P. Punkt. Das erste Wort, das ich, sobald meine Tante uns allein ließ, mit Oskar sprach, bezog sich natürlich auf seinen Brief in Betreff Madame Pratolungos. Er machte eine flehende Gebärde und sah unglücklich aus. Warum sollen wir uns die Freude von unserem ersten Zusammensein dadurch vergällen, dass wir von ihr reden, sagte er. Es ist so unaussprechlich peinlich für dich und für mich. Lass uns in den nächsten Tagen darauf zurückkommen. Nur jetzt nicht, Lucilla, jetzt nicht. Der nächste, an den ich dachte, war sein Bruder. Ich war durchaus nicht sicher, wie er es aufnehmen würde, wenn ich von diesem spräche. Trotzdem wagte ich eine Frage. Er machte abermals eine flehende Gebärde und sah wieder unglücklich aus. »Mein Bruder und ich verstehen einander, Lucilla. Er wird für jetzt im Auslande bleiben. Lass uns auch davon nicht weiterreden. Sprich nur von deinen eigenen Angelegenheiten. Ich möchte wissen, wie es im Pfarrhause aussieht. Ich habe nichts von dort gehört, seit du mir schriebst, dass du mit deiner Tante hier seiest und dass Madame Pratolungo zu ihrem Vater gereist sei. Geht es deinem Vater gut? Wird er hierher kommen, dich zu besuchen?« Ich mochte ihm nichts von dem Zerwürfnis mit meinem Vater sagen. »Ich habe von meinem Vater nichts gehört, solange ich hier bin«, antwortete ich. »Jetzt, wo du wieder hier bist, kann ich schreiben und deine Ankunft melden und werde dann Nachrichten aus dem Pfarrhause bekommen.« Er sah mich mit einem etwas sonderbaren Blick an, der bei mir die Besorgnis erweckte, er möge etwas dagegen haben, dass ich an meinen Vater schreibe. »Du möchtest wohl, dass dein Vater herkäme«, fragte er, hielt aber dann plötzlich inne und sah mich wieder an. »Es ist sehr wenig Aussicht, dass er herkommt«, antwortete ich. Oskar schien sich merkwürdig für meinen Vater zu interessieren. »Sehr wenig Aussicht«, wiederholte er, »warum?« Jetzt war ich genötigt, von dem Familienzwist zu reden, ich vermied es jedoch immer noch, der ungerechten Art zu gedenken, wie mein Vater sich über meine Tante ausgesprochen hatte. Solange ich bei Fräulein Batchford bin, sagte ich, dürfen wir nicht hoffen, meinen Vater hier zu sehen. Sie stehen auf schlechtem Fuß, und ich fürchte, es ist für jetzt keine Aussicht auf Ihre Versöhnung vorhanden. Hast du etwas dagegen, dass ich deine Ankunft hier zu Hause melde?« fragte ich. »Ich?« rief er mit einer Miene des größten Erstaunens. »Wie kommst du auf den Gedanken?« »Schreibe doch ja und lasse mir etwas Platz. Ich möchte deinem Brief ein paar Zeilen hinzufügen.« »Ich kann nicht sagen, wie sehr ich mich durch seine Antwort erleichtert finde. Es war ganz klar, dass ich seine Absichten dummerweise missdeutet hatte. Oh, meine neuen Augen! Werde ich mich je auf euch verlassen können, wie ich mich einst auf mein Gefühl verlassen konnte?« Anmerkung: Ich muss schon wieder eine Bemerkung machen. Ich würde bei der Abschrift des Tagebuchs vor Entrüstung bersten, wenn ich mir nicht bei gewissen Stellen Luft machte. Man bemerke, ehe man weiterliest, wie geschickt es Nugent versteht, sich seiner Stellung in Ramsgate genau zu vergewissern, und man beachte, wie verhängnisvoll sich alle Chancen, dass es ihm gelingen werde, sich unentdeckt für Oscar auszugeben, zu seinen Gunsten vereinigen. Fräulein Batchford ist ihm, wie der Leser bereits erfahren hat, ganz ergeben. Sie weiß nicht nur nichts, sondern sie wirkt auch als Abschreckungsmittel für Herrn Finch, der sonst unfehlbar seine Tochter in Ramsgate besucht und sofort die Verschwörung entdeckt haben würde. Nugent hat sich allem Anschein nach allen Seiten hin völlig gedeckt. Ich bin fort, Oscar ist fort. Frau Finch liegt in ihrer Kinderstube fest vor Anker. Ziller war schon von London aus nach Dimchurch zurückgeschickt. Der Dimchurcher Arzt, welcher Oscar behandelt hatte und der ein fataler Zeuge hätte werden können, ist in Indien, wie sich aus dem dritten Kapitel des zweiten Bandes dieser Erzählung ergibt. Zu dem Londoner Arzt, den Oscar konsultiert hatte, steht er schon längst in durchaus keiner Beziehung mehr. Was endlich Herrn Grosse anlangt, so würde der, wenn er nach Ramsgate kommen sollte, sicherlich aus ärztlichen Gründen seine Augen gegen alles, was vorgeht, verschließen und die Dinge ruhig ihren Gang gehen lassen, solange sie nur dem einzigen Interesse dienen, welches er anerkennt, dem Interesse der Gesundheit Lucillas. So findet Nugent auf seinem Weg tatsächlich durchaus kein Hindernis, und so gibt es keine Art von Schutz für Lucilla, außer in der inneren Stimme, welche nicht müde wird, ihr, wenn auch in einer unbekannten Sprache, zuzuflüstern, dass dieser nicht der Rechte sei. Wird sie diese Stimme, ehe es zu spät ist, verstehen? Aber ich will den Leser mit meinen Expektorationen nicht länger aufhalten. Hören wir weiter, was das Tagebuch sagt. P. 2. September. Ein renickter Tag. Oscar und ich haben sehr wenig miteinander gesprochen, was des Aufzeichnens wert wäre. Meine Tante, die immer bei schlechtem Wetter in trüber Stimmung ist, hat mich lange in ihrem Wohnzimmer zurückgehalten und sich damit amüsiert, mich Proben meiner Sehkraft ablegen zu lassen. Oscar war speziell dazu eingeladen und half der alten Dame, meine neuen Sinn auf 100 verschiedene Arten auf die Probe zu stellen. Er gab sich die größte Mühe, mich zu vermögen, ihm meine Handschrift zu zeigen. Aber ich weigerte mich. Meine Handschrift bessert sich von Tag zu Tag, ist aber noch nicht gut genug. Ich bemerke hier, wie entsetzlich schwierig es ist, in einem Fall wie dem meinigen seine Sehkraft neu üben zu müssen. Wir haben eine Katze und einen Hund im Hause. Würde man es mir glauben, wenn ich es statt meinem Tagebuche der Welt anvertrauen wollte, dass ich heute positiv die beiden Tiere miteinander verwechselt habe? Und das, nachdem ich jetzt so gut sehe und meine Briefe in so wenigen raschen Zügen schreiben kann. Und doch ist es wahr, dass ich die beiden Tiere miteinander verwechselt habe, weil ich mich nur auf meine Augen verlassen hatte, anstatt meinem Gedächtnis durch mein Gefühl zur Hilfe zu kommen. Ich habe einer Wiederholung dieses Irrtums vorgebeugt. Ich nahm das Kätzchen auf den Arm und schloss die Augen. Oh, wann werde ich mir das abgewöhnen, und fühlte ihr sanftes, von Hundehaaren so verschiedenes Fell, öffnete dann die Augen und sicherte mir für alle Zukunft die Erinnerung an dieses Gefühl beim Anblick einer Katze. Eine heute gemachte Erfahrung hat mich auch belehrt, dass ich langsame Fortschritte in der richtigen Beurteilung von Entfernungen mache. Trotz meines mangelhaften Sehens freue ich mich des Gebrauches meiner Augen am meisten bei dem Anblick einer großen, weiten Aussicht, wenn ich auch nicht genau angeben kann, wie fern oder wie nah die Gegenstände von mir liegen. Nach meiner langen Blindheit fühle ich mich wie aus dunkler Kerkerhaft befreit, wenn ich den Strand, das kühne Vorgebirge und das gewaltige Meer von unserem Fenster aus betrachte. Aber sobald meine Tante anfängt, mich nach den Entfernungen zu fragen, macht sie mir mein Vergnügen zur Qual. Noch schlimmer ist es, wenn man mich nach der Größe von Schiffen und Booten in ihrem Verhältnis zueinander befragt. Wenn ich ein Boot allein sehe, halte ich es für größer, als es wirklich ist. Wenn ich aber neben dem Boot ein Schiff sehe und dann wieder das Boot ins Auge fasse, so verfalle ich sofort in das entgegengesetzte Extrem und halte das Boot für kleiner, als es ist. Diese Unbeholfenheit meiner Augen ärgert mich fast ebenso sehr, wie mich vor einiger Zeit meine Dummheit ärgerte, als ich aus einem oberen Fenster blickend zum ersten Mal einen mit einem Pferd bespannten Ziehwagen sah und denselben für einen von einem Hunde gezogenen Schubkarren hielt. Zu meiner Entschuldigung erwähne ich, dass ich mir beides, Hund und Schubkarren, während meiner Blindheit 5-mal so groß vorgestellt hatte, als sie es in Wirklichkeit sind, und das lässt, denke ich, mein Versehen doch am Ende nicht gar so schlimm erscheinen. So amüsierte ich meine Tante. Und welchen Eindruck brachte ich auf Oskar hervor? Wenn ich meinen Augen trauen dürfte, so würde ich sagen, die Wirkung auf ihn war eine gerade entgegengesetzte. Ich machte ihn melancholisch. Aber ich darf meinen Augen nicht trauen. Sie müssen mich täuschen, wenn sie mir sagen, dass er in meiner Gesellschaft zerstreut, befangen und unglücklich aussah. Oder sollte er an mir etwas verändert finden? Ich könnte vor Ärger und Wut über mich selbst weinen. Er ist mein Oskar und ist doch nicht der Oskar, den ich kannte, als ich blind war. So sonderbar es klingen mag, damals, als ich es nicht sehen konnte, glaubte ich zu wissen, wie er mich ansehe. Jetzt, wo ich sehen kann, frage ich mich, ob es wirklich Liebe oder ob es etwas anderes ist, was mich aus seinen Augen anblickt. Wie soll ich es wissen? Ich wusste es, als ich mich ganz auf meine Fantasie verlassen musste, aber jetzt kann ich mag es versuchen, wie ich will, die alte Fantasie und die neue Sehkraft nicht in Einklang bringen. Ich fürchte, er sieht, dass ich ihn nicht verstehe. Oh, du lieber Gott, warum habe ich nicht meinen alten, guten Grosse gefunden und bin durch ihn ein neues Geschöpf geworden, ehe ich Oskars Bekanntschaft machte, dann würde ich nicht mit den Erinnerungen und Vorurteilen aus der Zeit meiner Blindheit zu kämpfen haben. Aber ich hoffe und glaube, dass ich mich mit der Zeit an mein neues Selbst und damit auch an meine neuen Eindrücke von Oskar gewöhnen werde, und so wird alles noch gut werden. Für jetzt ist alles noch nichts weniger als gut. Als wir heute Nachmittag meiner Tante ins Esszimmer hinunter folgten, umschlang er mich mit seinem Arm und drückte mich zärtlich, aber ich empfand nichts dabei. Noch vor einigen Wochen würde es mich wonnig durchzuckt haben. Da fällt eine Träne aufs Papier. Was bin ich doch für eine Närrin? Warum kann ich nicht von etwas anderem schreiben? Heute habe ich zum 2. Mal an meinen Vater geschrieben und habe ihm, ohne Notiz davon zu nehmen, dass er meinen ersten Brief unbeantwortet gelassen hatte, Oskars Ankunft gemeldet. Die einzige Art, mit meinem Vater fertig zu werden, ist, keine Notiz von seinem Missmut zu nehmen und ihn von selbst wieder gut werden zu lassen. Ich gab Oskar den Brief, auf dem ich für ihn einen Platz freigelassen hatte. Während er sein Postskriptum schrieb, bat er mich, ihm etwas von oben aus seinem Zimmer zu holen. Als ich zurückkam, hatte er den Brief versiegelt, ohne mir sein Postskriptum gezeigt zu haben. Er hatte es vergessen. Es war nicht der Mühe wert, den Brief deshalb wieder zu öffnen. Er sagte mir, was er geschrieben hatte, und das genügte vollkommen. Anmerkung: Ich muss den Leser mit einer Abschrift dessen behelligen, was Nugent wirklich geschrieben hatte. Man wird daraus ersehen, warum er Lucilla zum Zimmer hinausschickte und den Brief versiegelte, bevor sie wieder da sein konnte. Das Postskriptum ist auch deshalb bemerkenswert, weil es im Verlauf meiner Erzählung noch eine Rolle spielen wird. Nugent schreibt also als Oscar an den Pfarrer in Dimchurch. Die Nachahmung der Handschrift seines Bruders konnte ihm dabei keine Schwierigkeiten machen. Eine täuschende Ähnlichkeit der Handschriften gehörte, wie ich glaube schon erwähnt zu haben, zu den vielen überraschenden Ähnlichkeiten der Zwillingsbrüder. »Geehrter Herr Finch, Sie werden aus Lucillas Brief ersehen haben, dass ich wieder vernünftig geworden bin und ihr wieder als ihr Verlobter meine Huldigungen darbringe. Der Hauptzweck dieser meiner Zeilen ist, Ihnen vorzuschlagen, dass wir das Vergangene vergangen sein lassen und tun, als wenn nichts vorgefallen wäre. Nugent hat sich nobel benommen. Er entbindet mich der gegen ihn übernommenen Verpflichtungen, die ich bei unserer letzten Zusammenkunft in Browndown so voreilig übernommen hatte. In der großmütigsten Weise hat er sein Madame Pratolungo gegebenes Versprechen erfüllt, meinen Aufenthaltsort ausfindig zu machen und mich Lucilla wieder in die Arme zu führen. Für jetzt bleibt er noch im Auslande. Wenn Sie mich mit einer Antwort auf diese Zeilen beehren, so muss ich Sie zur Vorsicht in Betreff dessen, was Sie schreiben, ermahnen, denn Lucilla wird ohne Zweifel Ihren Brief sehen wollen. Vergessen Sie nicht, dass sie nicht anderes weiß, als dass ich nach einer kurzen, durch die Notwendigkeit, meinen Bruder auf dem Kontinente zu treffen, veranlassten Abwesenheit zu ihr zurückgekehrt bin. Es wird ferner wünschenswert sein, dass Sie meiner unglücklichen Hautfarbe keine Erwähnung tun. Ich habe mich darüber mit Lucilla verständigt und sie fängt an, sich an mich zu gewöhnen. Aber es bleibt doch immer eine traurige Sache und je weniger davon gesprochen wird, desto besser. Ihr ganz ergebener Oscar. Wenn ich hier nicht ein Wort der Erklärung hinzufügte, würde der Leser sich kaum eine richtige Vorstellung von der außerordentlichen Geschicktheit machen, mit welcher die Täuschung durch dieses Postskriptum aufrechtgehalten wird. Während es sich wie von Oscar geschrieben darstellt und Nugent berichtet, dass er alles das getan habe, was er mir zu tun versprochen hatte, vermeidet er absichtlich die bei Oscar sonst gewöhnliche Höflichkeit der Ausdrucksweise. Das geschieht zu dem Zweck, um Herrn Finch zu beleidigen. In welcher Absicht wird man gleich sehen? Niemand auf der Welt konnte weniger als der Pfarrer geneigt sein, dem Verlobten seiner Tochter, der dieselbe, wenn auch unter Umständen, die eine mildere Beurteilung zulassen, verlassen hatte, die nötigen Entschuldigungen und Ausdrücke des Bedauerns zu erlassen. Das kurze, hochmütige Oscar unterschriebene Postskriptum war ganz dazu gemacht, die Herrn Finch bereits versetzte Kränkung noch zu verschärfen und es wenigstens wahrscheinlicher zu machen, dass er in Betreff der von ihm kundgegebenen Absicht, die Trauung selbst vorzunehmen, anderen Sinnes werden werde. Was aber würde eintreten, wenn er sich dessen weigern sollte? Ein Fremder mit Oscar und Nugent gleich unbekannter Geistlicher würde an Herrn Finchs Stelle die Trauung vollziehen. Jetzt wird der Leser das Postskriptum verstehen, aber selbst die schlauesten Leute vermögen doch nicht immer, für alle möglichen Vorkommnisse Vorsorge zu treffen. Die feinst ersonnenen Komplotte haben meist doch eine schwache Seite. Das Postskriptum war, wie der Leser gesehen hat, ein kleines Meisterstück. Gleichwohl setzte es den Schreiber, wie das Tagebuch zeigen wird, einer Gefahr aus, die er ihrem vollen Umfange nach erst erkannte, als es zu spät war. Um keinen Verdacht zu erregen, war er genötigt gewesen, Lucilla zu erlauben, ihrem Vater seine Ankunft in Ramsgate zu melden. Infolgedessen sah er sich nun der Gefahr ausgesetzt, dass diese wichtige häusliche Nachricht von Herrn Finch oder seiner Frau keiner geringeren Person als mir mitgeteilt werde. Man wird sich erinnern, dass die brave Frau Finch mich beim Abschiede im Pfarrhaus gebeten hatte, ihr während meiner Abwesenheit zu schreiben, und man wird nach dem von mir gegebenen Wink finden, dass der schlaue Nugent sich bereits auf ein schlüpfriges Terrain begeben hat. Weiter habe ich nichts zu bemerken und lasse nun wieder Lucilla reden. P. Ende von Abschnitt 2. Gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 3. Januar 2024.